Fabriken und Schuben folgt unseres Banners Zug. Auf den Fabriken und Schuben folgt unseres Banners Zug. Wir wollen ehrlich verdienen, fleißig mit schaffender Hand. Wir wollen ehrlich verdienen, fleißig mit schaffender Hand. Hitler ist unser Führer, ihn lohnt sich voll der Wald. Der von den jüdischen Thronen vor seine Füße rollt. Der von den jüdischen Thronen vor seine Füße rollt. Einst kommt der Tag der Rache, einmal werden wir frei. Schaffendes Deutschland erwache, deine Ketten sind zwei. Schaffen Deutschland erwachen, rief deine Ketten sind zwei. Dann lass das Wander fliegen, das unsere Feinde fehlt. Immer werden wir siegen, wenn wir zusammenstehen. Hitler wird uns fehlen.